Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 278. Die Tastatur ist zurück. Jawohl, und ganz besonders freue ich mich wieder, dass der Markus von SmartphoneFan.de heute einen Bericht hat über den BlackBerry Brief oder Brief oder keine Ahnung, wie man den aussprechen soll, aber der Markus wird es sicherlich gleich auflösen, ja. Danach haben wir noch ein paar News und eine spärliche Community-Meldung, na sowas, ja, natürlich auch die App der Woche. Aber jetzt gleich mal loslegen, bitte sehr, Markus. Ja, nach einiger Zeit der Pause sozusagen bin ich auch wieder mal dabei im Uncast. Schön, dass es mal wieder klappt, aber das hat natürlich auch einen ganz bestimmten Anlass, denn ich habe seit einigen Tagen ein neues Android-Gerät hier und das muss ich sagen, ist für mich das spannendste Smartphone seit vielen, vielen Jahren. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein absoluter Fan von Tastaturgeräten bin. Das heißt, mir ist es immer ganz recht, wenn ich auch eine Hardware-Tastatur zusätzlich zum Touchscreen zur Verfügung habe, weil die Texteingabe damit eben doch leichter fällt. Ich muss eines sagen, wenn ich mit einem Phablet arbeite, sei es jetzt ein Samsung Galaxy Note, mein letztes Note war das 3er, oder auch wenn man jetzt mal das andere System nimmt, ein iPhone 6S Plus, muss ich sagen, selbst ich habe mich dran gewöhnt und komme damit mittlerweile so gut zurecht, dass ich nicht mehr zwingend eine physische Tastatur brauche, aber ich sag auch nicht nein, wenn es ein vernünftiges Gerät gibt, das genau dieses Feature noch bietet. Und tja, da war im Android-Bereich ja sehr, sehr lange absolut gar nichts verfügbar. Das letzte, was es gab, war im Prinzip ja das Motorola Milestone. Das Milestone 2 haben wir dann in Deutschland auch noch gesehen. Damals noch mit katastrophaler Update-Politik bei Motorola, lange vor der Google-Übernahme, erst recht lange vor der Lenovo-Übernahme. Und man muss halt sagen, scheinbar haben sich diese Milestones in Deutschland oder generell in Europa nicht so gut verkauft, weil in den USA gab es ja zumindest noch ein Droid 4 zum Beispiel, das dann ein Kumpel von mir sogar importiert hat, dann hier eingesetzt hat, mit großer Begeisterung. Es ist natürlich, muss man sagen, ja, wahrscheinlich so, dass die meisten Leute auf Geräte, mit denen man auch produktiv arbeiten kann, gar nicht so einen Wert legen, sondern wenn überhaupt dann mal eine kurze WhatsApp oder Hangouts-Nachricht schreiben und ansonsten hauptsächlich konsumieren. Und dazu brauche ich natürlich keine echte Hardware-Tastatur. Nichtsdestotrotz, ich traue diesen Zeiten nach, dass T-Mobile G1, das erste Android-Gerät damals, ich werde es nie vergessen, viele mochten es nicht, ich mochte es gerade wegen seiner Tastatur. Ja, die war auch verdammt gut, muss ich sagen. Ja, ich habe lange drauf gewartet. Ich bin seit 12 Jahren BlackBerry-User. Aber man muss halt eines sagen, BlackBerry hatte schon immer das Problem, also auch früher schon zu Zeiten, als BlackBerry wirklich noch ein sehr, sehr großer Hersteller war, war es eigentlich so, dass es appmäßig auf dieser Plattform vergleichsweise schlecht aussah. Ja, also selbst vor 10 Jahren, als BlackBerry noch richtig groß war, in Deutschland ja nie so groß als beispielsweise jetzt in Großbritannien oder in den USA, aber auch damals schon, da habe ich meine Apps für den Nokia Communicator problemlos bekommen, damals auch schon für Webradio und für alles Mögliche, oder ICQ war damals noch angesagt als Messenger. Und für BlackBerry war das alles immer so ein bisschen schlechter. Ja, entweder gab es die Apps gar nicht oder sie waren qualitativ nicht so gut. Und dieser Trend hat sich auf der BlackBerry 10 Plattform fortgesetzt. Vorteil bei BlackBerry 10 war und ist, dass dort in der virtuellen Maschine auch Android läuft. Das heißt, es läuft ein zweites Betriebssystem auf dem BlackBerry. Das Problem daran ist, es gibt nur ein einziges Gerät und das ist dieses unförmige, ich liebe es trotzdem, BlackBerry Passport von vor einem Jahr, das vor einem Jahr ungefähr rausgekommen ist. Das ist das einzige Gerät, das vom Prozessor und vom Arbeitsspeicher her in der Lage ist, Android-Apps auch wirklich flüssig laufen zu lassen. Ja, Alle anderen kommen noch mit einem Dual-Core-Prozessor, was für BlackBerry-Apps, für native BlackBerry-Apps überhaupt kein Problem ist. Das läuft absolut schnell, absolut flüssig, überhaupt kein Thema. Problematisch wird es in dem Moment, wo ich wirklich Android-Apps nutzen möchte, weil die laufen, wenn sie mal aufziehen, ist es okay, aber der App-Start dauert dann doch 10 Sekunden oder, ich habe es nie gemessen, aber halt ewig. Und es kommt dazu, dass ja viele Apps auch Google Play-Dienste erfordern und die laufen gar nicht. Dann gibt's so Apps wie BeyondPod, wo ich nicht weiß, warum sie nicht laufen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Erfordert keine Google Play-Dienste, erfordert aber diesen Key. Diese zweite App, die dann kostenpflichtig im Google Play Store ist und die man auch bei Amazon im App-Shop bekommt. Und die man auch mit dem BlackBerry kaufen kann. Problem, dieser Key lässt sich nicht installieren, warum auch immer. Das heißt, es laufen zwar sehr, sehr viele Android-Apps auf einem BlackBerry 10-Gerät, aber eben doch nicht alle. Und insofern habe ich mich von dem Zeitpunkt an, als die ersten Gerüchte zum BlackBerry Priv aufgekommen sind, wirklich auf dieses Gerät sehr, sehr gefreut. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe das Gerät, wie gesagt, seit einigen Tagen hier. Es läuft wirklich natives Android drauf. Android 5.1.1 momentan. Android 6 Update ist angekündigt und man will auch in Zukunft die Updates von Google natürlich weitergeben. Muss man halt sehen, wie lange. Ja. Das sind ja sehr viele Hersteller, die sich nicht mit Ruhm bekleckern, wobei ich sagen muss, bei seinen eigenen Geräten ist BlackBerry sehr updatefreudig. Also auch ein BlackBerry Z10, was damals das erste BlackBerry 10 Gerät war, das jetzt so ganz langsam, aber sicher 3 Jahre alt wird, im Januar, bekommt heute noch alle Updates. Ja, und läuft auch recht flüssig. Kann man gar nicht anders sagen. Also ich bin da recht zuversichtlich, wenn BlackBerry das auf Android genauso macht, dann kann das durchaus was werden, denke ich mal. Das muss auch was werden. Denn die BlackBerry 10 Geräte eben halt auch wegen dieser Einschränkungen gerade im App-Bereich verkaufen sich nicht. 800.000 Geräte im letzten Quartal. Wenn ich da an die, wie viel waren es, 13 Millionen iPhones am ersten Wochenende denke, das ist dann doch ein geringfügiger Unterschied. Der BlackBerry-Chef will im Jahr 5 Millionen Geräte verkaufen und ich könnte mir vorstellen, dass das mit diesem Android BlackBerry, mit dem BlackBerry Priv auch wirklich funktioniert. Ich war beim Pressegespräch vergangene Woche am Mittwoch in Düsseldorf und dort hieß es, es gab noch nie so viele Vorbestellungen für ein BlackBerry und das trotz des extrem hohen Preises, wie ich finde, 779 Euro. Ich muss sagen, das schränkt dann die Zielgruppe schon wirklich sehr, sehr ein. Zumal es momentan das Gerät nur bei Mediamarkt, Saturn und Amazon gibt, sprich noch nicht bei den Netzbetreibern. Also offiziell in Deutschland kommt es noch in diesem Monat raus. Genauen Termin gibt es noch nicht. Der 18. November stand ja mal im Raum. Das könnte auch ungefähr hinhauen, aber wenn es eine Woche später wird, ist es halt so. Aber es kommt noch im November. Ich hätte das Ding für 5,99 rausgehauen, muss ich ehrlich sagen, weil dann hätte man den gleichen Preisrahmen gehabt, die gleiche Preiskategorie wie die neuen Lumia-Modelle von Microsoft, die übrigens außer dass Windows 10 draufläuft, wo man sich erstmal auf dem Smartphone angucken muss, ob das dann wirklich besser ist als Windows Phone. Aber hardwaremäßig hat Microsoft da einiges richtig gemacht. Mit Dual-SIM zum gleichen Preis, LTE mit drin, wechselbare Akku-Speicherkarten. Also was will der Mensch hardwaremäßig mehr? Ja, das hätte ich gemacht. Dann hätte man etwa den gleichen Preis gehabt wie das andere kleine Ökosystem, also sprich Microsoft, Windows Phone, Windows 10. Und läge preislich ein bisschen unterhalb von iPhone oder Samsung Galaxy Spitzenmodellen. Und das hätte BlackBerry, glaube ich, ganz gut getan. Ja, so muss ich sagen, ist das nun wirklich ein Gerät, das teurer ist als ein iPhone. das teurer ist als ein Galaxy S6. Es hat aber nicht den Namen Apple oder Samsung, sondern eben BlackBerry. Und dieser Name ist eben kein Name mehr. Und das halte ich für sehr problematisch. Das Ding ist an sich gut verarbeitet, muss ich sagen. Das Display geht an beiden Rändern, flacht es ab, so wie bei den Samsung Galaxy Edge Modellen. Mir ist bisher eine Funktion aufgefallen, oder zwei Funktionen eigentlich in diesem Rahmen, in diesem Rand. Und zwar während der Aufladung zeigt es halt den Ladestand an, als kleinen Balken in Prozent und auch wie lange es noch braucht, bis es wieder voll ist, der Akku. Und man kann dort eine Funktion nutzen, um auf wichtige Dinge, zum Beispiel Kalender oder so zuzugreifen. Also einfach dahin fassen, nach in Gestenbewegung nach innen ins Displayinnere und von überall aus kommt man in dieses Menü. Das war's aber fast auch schon, was die Anpassungen angeht. Das ist fast Stock Android. Also es gibt kaum Anpassungen. Es gibt einige zusätzliche Apps. Und da muss ich sagen, die machen Sinn, weil ich habe zugegeben eine etwas besondere E-Mail-Konfiguration, dass der SMTP-Server bei manchen Adressen von einem anderen Anbieter als der IMAP-Server ist, aber zum Beispiel Sony verschickt dann mit dem Benutzernamen für IMAP per SMTP die Meldungen raus, die E-Mails raus. Das geht gar nicht. Bei Samsung hatte ich schon das Problem, dass er irgendwann einfach das SMTP-Passwort vergisst. Das ist ja, tut mir leid. Ich meine, wer mit Gmail arbeitet, überhaupt kein Problem. Und mit der Gmail-App mag das auch besser sein. Dafür hatte ich schon erlebt, dass ich Exchange-Konten, die ich per Gmail-App eingebunden hatte, dass plötzlich von jetzt auf gleich Kalender und Kontakte weg waren. Und da muss ich sagen, das sind halt Business-Funktionen. Ich bin hier im Ancast, ich sage es trotzdem, die kann Android einfach nicht. Ja, da kann man sich behelfen. Ich habe dann Aquamail auf meinen anderen Android-Geräten. Das läuft wunderbar, überhaupt kein Thema. Bringt auch den Vorteil mit sich, dass man auch mal schnell die Konfiguration auf ein anderes Gerät überspielen kann, inklusive Passwörtern, Signatur, mit allem drum und dran, ist eine feine Sache, aber man muss eben basteln. Das ist natürlich genau das Kerngeschäft von BlackBerry. Nicht das Basteln, sondern eben solche Geschichten wie zum Beispiel E-Mail, geschäftliche Kommunikation und solche Sachen. BlackBerry hat also seine eigenen Dienste quasi als APK-Dateien fest ins Betriebssystem verankert. Ja, es gibt ein BlackBerry Hub, wie auf BlackBerry 10. Also sprich, es gibt diese App in dem Fall, die zentral alle eingehenden Nachrichten sammelt. E-Mail, SMS, verpasste Anrufe, Facebook-Nachrichten und so weiter und so fort, Twitter-Updates und alles. Ja. Wie man es von BlackBerry 10 Gerät kennt, gibt es auch auf dem Brief. Ja, BBM gibt es auch auf dem Brief, noch ohne Videotelefonie, wie bei Android momentan generell beim BBM. Sprich, diese Dienste hat BlackBerry zusätzlich nachinstalliert. Aktualisierung erfolgt über den Google Play Store. Ist auch sehr gut eigentlich gemacht. Ich habe auch schon die ersten Updates bekommen. Und ansonsten ist das also auch optisch, wenn ich den standardmäßigen Launcher verwende. Es sieht aus wie Stock Android. Alle Google-Dienste sind da. Es gibt auch keine BlackBerry World mehr. Nein, der Google Play Store ist natürlich die zentrale Anlaufstelle. Man kann, wenn man jetzt wie bei einem anderen Android-Gerät, wenn man jetzt praktisch die Installation aus fremden Quellen erlaubt, kennt ihr alle, dann kann man auch einen Amazon-App-Shop oder was beliebiges anderes installieren. Das funktioniert wunderbar. Ja, ansonsten, die Gmail-App ist auch drauf, Google Play Music ist drauf, alles. Ja, also es ist original Android, eben mit dem Unterschied, es sind zusätzlich die BlackBerry-Dienste drauf. Und ganz wichtig zu wissen, man braucht schon seit BlackBerry 10 keinen speziellen Datentarif mehr. Man kann theoretisch eine kostenlose Netzclubkarte mit dem 100 MB Gratistarif werbefinanziert da reinstecken, läuft. Was ja bei alten BlackBerry-Geräten nicht möglich war, wenn man eine spezielle Datenoption gebraucht hat, braucht man nicht mehr. Das ist also auch eine feine Sache. Das System läuft absolut flüssig, hundertprozentig. Das Display 1440p, super von der Auflösung her, also wirklich Referenz. Die Kamera 18 Megapixel mit einer Linse von Schneider-Kreuznach macht auch auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Muss man sicherlich die nächsten Tage und Wochen mal etwas ausgiebiger noch unter die Lupe nehmen, das ist natürlich klar. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der eingebaute Lautsprecher. Der Klang ist okay, aber er könnte etwas lauter sein. Also da war das Passport zum Beispiel besser. Da ist ein HTC One M9 zum Beispiel auch deutlich besser, wie ich finde. Also da hätte BlackBerry durchaus noch was machen können, aber gut. Das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Und ansonsten, Besonderheit, es ist ein Slider. Also sprich, normalerweise habe ich ganz normal optisch fast wie, sieht ein bisschen wie das Dell Venue Pro aus, nur nicht so dick. Das Ding wiegt 192 Gramm, wirkt aber irgendwie wesentlich leichter, ist auch nur 9 mm hoch, obwohl es ein Slider ist, wo man dann praktisch die Tastatur, die normalerweise unter dem Display ist, ausschieben kann. Aber ich muss sagen, das funktioniert hervorragend. Die Tasten, trotz des großen Displays, unter dem sich ja die Tastatur verbirgt, die Tasten sind im Vergleich zu einem Passport, muss ich natürlich sagen, etwas kleiner. Man gewöhnt sich aber schnell dran. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Ich muss auch sagen, man kommt damit nach kurzer Eingewöhnung problemlos zurecht. Die Tastatur ist auch gleichzeitig dazu geeignet, ähnlich wie es bei früheren BlackBerry 10 Geräten ist, dass man praktisch hergeht, dass man Wörter nur anfängt zu schreiben. Er zeigt oben drei Wortvorschläge an. Man wischt einfach mit dem Finger per Gestenbewegung zu dem Wort hin, das man eigentlich schreiben möchte, und schon ist dieses Wort eingegeben. Wenn man jetzt nur eine kurze Hangouts- oder WhatsApp-Nachricht beantwortet, so ein Ja ist okay oder bin 10 Minuten später da, brauche ich natürlich nicht zwingend eine physische Tastatur. Man kann das Ding auch per Touchscreen-Tastatur nutzen. Man kann also den BlackBerry auch zulassen, hat dann eine normale Touchscreen-Tastatur. Das ist die gleiche wie auf anderen BlackBerry 10 Geräten, jetzt auf Android adaptiert. Man kann natürlich auch SwiftKey und Co. kann man alles nachinstallieren, wie bei jedem anderen Android-Gerät auch. Ich hatte auch den Google Play Launcher mal zwischendurch drauf. Die BlackBerry-Dienste bleiben erhalten. Also es ist nicht so, dass der Launcher, dass man jetzt den BlackBerry Launcher, der aber wie gesagt für mich völlig okay ist, weil er nahezu Stock on Android ist. Aber wenn ich jetzt auf einen anderen Launcher gehe, die BlackBerry-Dienste bleiben erhalten, sind nach wie vor im Menü da, ist alles kein Thema. Was ich noch nicht sagen kann, wie der Akku ist, aber ich glaube, 3450 mAh sollten eigentlich ausreichend sein, um über den Tag zu kommen. Hardwaremäßig gibt es einen Negativpunkt, der mir aufgefallen ist, die Rückseite. Die Rückseite, also zum einen sieht man jeden Fingerabdruck schon bevor der Finger jemals drauf lag, so ungefähr. Also sehr Fingerabdruck intensiv, also nimmt Fingerabdrücke sehr gern auf. Und die Rückseite ist meiner Ansicht nach ein bisschen dünn. Je nachdem, wie man das Gerät gerade bedient, bewegt, biegt die sich. Also es ist ja nicht schlimm. Ich meine, da kann jetzt kein Bandgate oder irgendwas. Das ist ja Kunststoff, ja. Es ist jetzt nicht so, dass das dann auseinanderbricht oder zur Banane wird oder irgendwas. Nein, nein. Aber es ist eben, es gibt etwas nach. Und das, finde ich, ist dann schon ein leichter Schönheitsfehler. Das sollte bei einem knapp 800 € teuren Smartphone meiner Ansicht nach so nicht sein. Aber das ist auch gleichzeitig der einzige wirkliche Kritikpunkt. Und einen zweiten hätte ich vielleicht noch. Es gibt keinen vorinstallierten Dateimanager. Das ist ja kein Problem. Ja, ich kann ja jederzeit Astro oder völlig egal was, ES Explorer und wie sie alle heißen, nachinstallieren. Problem, das kennen wir alle. Die können nicht auf die Speicherkarte schreiben. Lesen ja, schreiben nein. Da gibt es zwar jetzt eine Funktion. Du musst ins Root-Verzeichnis und dann kannst du das freigeben. Hat bei mir, egal welchen Dateimanager ich verwendet habe, nicht funktioniert. vom Rechner aus, wenn ich dann praktisch per USB verbunden bin, drauf zugreifen möchte, das funktioniert einwandfrei. Na gut, mit Android 6 soll das ja sich erledigen, das Problem, aber im Moment ist es nun mal da. Sprich, da müsste man auch mal sehen, das ist momentan blöd. Sage ich ganz ehrlich, BlackBerry hätte einfach einen eigenen Dateimanager installieren sollen. Das funktioniert ja mit jedem Samsung, mit jedem Sony, mit jedem HTC. Wenn man den vorinstallierten Dateimanager verwendet, dann kann ich auch auf der Speicherkarte Dateien löschen, sage ich jetzt mal, nur mal als Beispiel. Und das ist einfach momentan ein Fehler. Ja, muss ich ganz klar sagen, das ist eine Sache, die mir nicht gefällt, aber das ist ja eine Sache, die ist mit Android 6 spätestens behoben. Dann soll das ja wieder alles so funktionieren, wie man das braucht, wie man das gewohnt ist. Und dann läuft das auch. Ja, das wären im Prinzip so ein paar erste Eindrücke. Ich muss mal die nächsten Tage mich weiter mit dem Gerät beschäftigen. Bin mal gespannt. Unterwegs dann auch, wie der Mobilfunkempfang ist. Erster Eindruck ist okay, ist wirklich überdurchschnittlich, muss ich auch sagen. Was ich auch gut finde, ist die Sprachqualität, kann man auch nicht meckern, aber ansonsten muss man mal sehen, wie dann so die Erfahrungen in der Praxis aussehen. Und je nachdem, ob es sich lohnt, könnte ich mir sogar vorstellen, in ein, zwei Wochen, dass wir noch einen weiteren Beitrag zum BlackBerry Brief sehen. Für mich momentan für Produktivität das beste Smartphone auf dem Markt. Muss man ganz klar sagen, es gibt keine Alternative zu diesem Gerät. Ja, weil eben alle anderen Hersteller keine Tastaturgeräte mehr produzieren. Schade, schade. Ist wahrscheinlich auch wirklich heutzutage ein Nischenmarkt, sehe ich ein. Selbst viele Geschäftskunden machen es so, die haben dann ihr Notebook dabei und klappen das dann aus. Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute noch so, ich mache das nicht immer. Also wenn ich jetzt weiß, ich fahre auf eine Presseveranstaltung, wenn ich jetzt weiß, ich bin länger unterwegs, natürlich nehme ich mein MacBook mit. Aber wenn ich mal irgendwie, was weiß ich, einen Nachmittag privat unterwegs bin, nehme ich nicht immer irgendeinen Laptop oder so mit, möchte aber zwischendurch vielleicht schon einen Blogartikel schreiben oder was auch immer. Und da muss ich sagen, ist mir dann ein Tastaturgerät wirklich sehr, sehr recht. Gut, das soweit von mir für heute. Wenn es Fragen gibt zum BlackBerry-Brief, gerne natürlich dann auch einreichen. Dann können wir gerne nochmal eine Runde machen zu dem Gerät, weil ich finde es wirklich sehr, sehr interessant. Es vereint das Beste aus beiden Welten. Aus Android, aus einem vernünftigen, weit verbreiteten Betriebssystem, für das es alles gibt, apptechnisch, mit eben den Vorteilen von BlackBerry, gescheiter E-Mail-Client, BlackBerry Hub, wer es braucht, BBM als Point-to-Point verschlüsselten Messenger und so weiter. Ja, das ist wirklich meiner Ansicht nach momentan das Beste, was es gibt. Tja, so viel für heute. Wünsche euch was und gebe an dieser Stelle wieder zurück zum Rio. Wow, das sind ja harte Worte. Toller Bericht. Also ich bin auch mehr und mehr der Meinung, dass der BlackBerry Brief vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wie ich den noch letzte Sendung irgendwie dargestellt habe, weil ja irgendwie ich habe noch keinen so richtigen Anwendungsfall darin gesehen, aber das hat mir jetzt doch ein bisschen ich soll sagen, die Augen geöffnet, also doch, ja, warum nicht, ne? Und die Tastatur, ja, das ist für mich dann letztendlich doch das Hauptargument, ja, eine vernünftige Tastatur wieder auf einem Android-Gerät haben, weil da kann man kommen mit was man will, SwiftKey oder sonst irgendwas. Ich bin immer noch schneller mit der normalen Hardware-Tastatur, ganz einfach. Ja, ist nun mal so. Widersprechen, Markus, muss ich dir allerdings definitiv von wegen der Sache mit Business-Funktionen, da hat Android nichts zu bieten. Das muss ich ganz klar sagen, kann man so nicht stehen lassen, weil es ganz einfach davon abhängt, wo die Firma und wie die Firma denn die Business-Dinger betreibt. Wenn man natürlich den Dinosaurier-Outlook benutzt, ja, dann ist es klar, das ist vielleicht in Europa noch verbreitet, aber in vielen anderen Ländern springen die Firmen reihenweise und gehen auf Google Apps, ja, und Gmail ist also außer Konkurrenz, das muss man ganz klar sagen, ja. Und gerade jetzt wieder E-Mail in neue Dimensionen ge gehoben, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Ja, Inbox, sage ich nur. Also das ist definitiv, das wird schon Lob gepreist in der amerikanischen Presse beispielsweise als die neue Erfindung von E-Mail sozusagen. Outlook ist was für Firmen, die noch hängen geblieben sind im letzten Jahrhundert. Tut mir ganz ehrlich leid. Ich meine, es hat auch seine Berechtigung, das ist alles ganz okay. Ja, muss nicht alles auf Google Apps umsteigen, aber dann sollte man vielleicht vorher auch überlegen, welches Gerät man benutzt. Wer Android benutzen will, der muss oder der kann durchaus mal über den Tellerrand gucken und dann eben auch für seine Firma auch, ja. Die Dienste nutzen, die eben für dieses Ökosystem angeboten wird. Ja. Und wer unbedingt Outlook und so weiter haben will, der kann auch was mit Windows Phone anfangen beispielsweise. Also da muss ich ganz klar sagen, das liegt im Auge der Firma, ob die Firmenfunktionen geeignet sind. Also ganz klar, viele gerade jüngere Firmen, ja, für die wäre das überhaupt kein Argument mehr, weil die niemals so Dinosaurier-Software benutzen würden. Sorry. Gut. Also, ich komme jetzt mal zu News und dann sind wir auch gleich bei der einen, ja. Man kann E-Mail wieder lieben. Ja. Inbox hat jetzt auch wieder ein Update bekommen. Und zwar kann man jetzt Smart Replies davon versenden. Wie könnte man das schreiben? Ja, E-Mail per Knopfdruck. Ja, mit einem Tippen, ne, entsprechende Response beispielsweise. Das geht ganz flugs und schnell. Und die Magie dabei ist, dass die E-Mail also analysiert wird, ja, von so einem System wie ähnlich wie das Voice Actions, ja, und Google Now beispielsweise, die machen das ja schon und da wird dann entsprechend Antworten schon vorgegeben. Ich gehe mal davon aus, ich habe leider das Update noch nicht bekommen, ich gehe mal davon aus, dass es im Moment nur für englischsprachige Mails geeignet ist. Bin ich jetzt, wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, muss ich mich doch mal schauen, aber es ist doch schon unglaublich. Und genauso fasst denn auch beispielsweise Mike Elgen auf, der in einem fast schon, ja, wie soll ich sagen, fast schon ein Appell, ja, an die E-Mail-Welt sozusagen hier auf Google Plus aufgetaucht ist. Ich gucke gerade mal nach dem Link dazu. Und zwar sagt er, warum E-Mail der bessere virtuelle Assistent ist. Und nicht zuletzt eben durch diese Funktionen, die nicht nur dieses mit diesem Smart Reply, das ist jetzt nur noch das Pünktchen auf dem i, sondern die eben Google bietet mit Inbox, einer vollkommen neuen Art von Mailverwaltung. Und auch da muss man ganz klar sagen, wer sich an die alten Ideen von E-Mail festklammert, für den ist Inbox nichts. Inbox ist eine Vermischung von To-Do-Liste, von E-Mail und von Terminplaner, wenn man so will. Denn wenn man das Google-System, Google Now beispielsweise, mit da nutzt, dann kriegt man hier unglaubliche Erleichterungen. Das kann man kaum ausdrücken. Ja. Also beispielsweise, man kriegt eine Paketbestätigung per Inbox und mit der oder wo drin steht, dass zum Beispiel das Paket reinkommt oder erwartet wird nächsten Tag. Ja. Dann bekommt man eben jetzt die E-Mail, man kriegt die ganz normal vorgelegt, so, aber gleichzeitig wird auch bei Google Now wird man daran erinnert, Achtung, heute kommt ein Paket. Ja. Man kann die Paketverfolgung auch direkt über die Inbox machen. Ja. Das ist eine faszinierende Sache. Oder wie jetzt hier mit diesem Smart Reply, da kann man dann zum Beispiel auswählen, ja, also wir treffen uns in einer Stunde, hast du Zeit? Und dann steht da als Auswahl zum Beispiel, ja, ich komme in einer Stunde vorbei, ich bin dann pünktlich dort, zack. Oder ich komme mit etwas Verspätung, zack. Ja, und das kriegt man dann als Auswahl quasi vorgelegt. Und dann muss man nur noch draufdrücken, dann wird die E-Mail verschickt. Gleichzeitig kann man dann aber auch diese Mail zum Beispiel mit einer Snooze-Funktion, auch das ist exklusiv bei bei dieser Inbox-Funktion, bei diesem Inbox-E-Mail-Client, die Snooze-Funktion, dann sagen, okay, nach halben Stunde möchte ich gern daran nochmal erinnert werden, weil dann muss ich nämlich hier die Beine in die Hand nehmen, ja. Und dann ist es auch nur wieder ein Tastendruck sozusagen oder ein Touch und schon ist ein Termin, eine Wiedervorlage der E-Mail eingestellt. Und die kann man auch immer wieder beliebig dann verstellen. Man kann einen festen Zeitpunkt eingeben oder auch das zum Beispiel sagen, ja, zum Nachmittag, das kann man festlegen, wann für einen selbst der Nachmittag ist. Das heißt zum Beispiel, ja, nach der Pause, ne, 14:30 Uhr, so, zack, das ist bei mir der Nachmittag. Wenn dann E-Mails während der Pause reinkommen, nein, jetzt nicht, zack, Snooze bis heute Nachmittag, zack, Snooze bis heute Nachmittag, zack, Snooze bis heute Nachmittag und dann kriegt man die Mails nach der Pause nochmal vorgelegt, so als ob die gerade eben eingegangen sind. Und genau das ist nämlich ein Riesenvorteil. Die Inbox kriegt man damit leer. Einige Leute haben, zum Beispiel wie Mike Elgin, haben es mit Inbox das erste Mal seit Jahren geschafft, eine freie, leere Inbox zu bekommen, wo alles abgearbeitet ist, beziehungsweise alles so organisiert ist, dass die Inbox frei ist. Unglaublich. Also, so euphorisch wie Mike Elgin kann ich gar nicht sein, wenn es um Inbox geht. Deswegen lege ich euch ans Herz, lest mal den Artikel und vielleicht geht dann auch das Lichtchen auf, was E-Mail im Jahr 2015 eigentlich bedeuten sollte und bedeutet. Und Google hat da schon einiges wieder erkannt. Und hier zu diesem normalen E-Mail-Client eben auch dieses Google Inbox. Wer es noch nicht ausprobiert hat, guckt es euch mal an, Google Inbox, angeboten, damit eben hier auch die neue Art von E-Mail, der persönliche Assistent per E-Mail quasi, wahr wird. Und da sagt auch gleich, warum dieser E-Mail-Assistent besser ist als Siri, Google Now und Cortana und Alexa zusammen. Sieht's aus. Zeit zum Umdenken, Leute. Das ist es. Nicht an alten Strukturen festklammern. Das bringt nichts. Ja. Wer hat sich daran festklammern, bleibt auf der Strecke. Das hat die Evolution immer wieder gezeigt. Ja. Ja. Und so ist es auch mit der elektronischen Evolution. Ganz sicher. Festklammern. Tja, das Mi-Band Pulse-System. Das wäre etwas, das ich mir schon fest an den Arm machen würde. Ja. Das Mi Band Pulse ist das quasi der Nachfolger von dem Mi Band. Das Teil wird sage und schreibe 16 Euro kosten. Ja. Hat eine Akkulaufzeit von einer Woche etwa. Nicht schlecht, oder? Und nein, halt Quatsch, nicht eine Woche, 20 Tage sogar, unglaublich, 20 Tage, das alte Band war 30 Tage und das hier ist jetzt 20 Tage, weil da ist ein optischer Herzfrequenzmesser noch mit drin, der natürlich etwas mehr Strom braucht als das alte Modell. Trotzdem kommt das Teil mit einem 45 mAh Akku aus, jawohl, 45. Und hält dann eben 20 Tage. Hat noch ganz andere Funktionen, die äußerst interessant sind, meiner Meinung nach. Beispielsweise kann man mit dem Teil auch sein Smartphone entsperren. Ja, also das ist einzusetzen als so ein Trusted Device. Ja, Voraussetzung eben das Bluetooth 4.0 und mindestens Android 4.4 oder neuer. Es ist auch wasserresistent, so kann man auch mit dem Schwimmen gehen normal, kein Problem. Das Teil zeichnet nicht nur Herzfrequenz auf und die Schritte, die man läuft, sondern auch die Schlafphasen. Man kann also feststellen, wie gut man schläft und wann vor allem man Tiefschlafphasen hat und entsprechend da auch danach sich richten. Das hilft oft vielen Leuten sehr, sehr gut. Da gibt es nämlich solche Schlafphasen und wenn ihr zum Beispiel in einer Schlafphase geweckt wird per Wecker, dann ist es äußerst schlecht. Selbst wenn ihr eine halbe Stunde früher oder eine Dreiviertelstunde früher aufstehen würdet, ja, wenn ihr nicht in einer solchen Schlafphase seid, seid ihr ausgeruhter, wenn ihr dann geweckt wird, als wenn ihr in so einer Schlafphase rausgerissen wird. Das ist unglaublich, aber danach kann man sich tatsächlich richten. Und es sind noch andere Sachen hier interessant, beispielsweise auch eine Benachrichtigung für einen Anruf, wenn man also einen Anruf bekommt. Ob man auch eine Benachrichtigung bekommen kann, also so hier so ein Vibrationsalarm am Handgelenk, wenn eine normale Nachricht eingeht, das ist jetzt hier nicht erwähnt worden in diesem ersten Werbeseite. Am 11. November soll es soweit sein, also schon in wenigen Tagen. Also in China ist es dann bestellbar. Ich weiß nicht genau, ob man das hier bestellen kann. Wenn ja, werde ich das sofort tun, weil das ist doch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Hat viele Funktionen, muss ich ganz ehrlich sagen, die nützlich sind und durch den unglaublichen Preis von $16, $16, ja, kann man sich das Teil auch mal auf Vorrat holen. Und ich finde das schon sehr, sehr schön. Schon alleine diese Zusatzfunktionen sind das wert. Bin eigentlich kein so Herzsensor-Fanatiker, ja, aber dennoch so bei den Geocaching-Touren, da so eine Schrittzähler bzw. so ein Herzfrequenzsensor, das ist schon eine interessante Geschichte, meiner Meinung nach. Ja. Gut, also das Mi Band Pure zum 11. November in China und ich hoffe, man kann es auch hier dann gleich bestellen. Mal schauen. Was haben wir noch? Da wäre zum Beispiel noch Chroma S bleibt doch. Ach was, ne? Wieder mal war das ein Gerücht, dass Chroma S und Android so zusammengeht. Das jedenfalls behauptet Google und der Chef von Chrome OS und Android ist ja der gleiche jetzt, ja, dieser wie auch immer der ausgesprochen wird, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Der hat jedenfalls gesagt hier ganz klar, dass Chrome OS, dass Google voll hinter Chrome OS steht und es auch bleibt und dass es weiterhin ein separates System sein wird. Allerdings wird man hier die Chrome OS und Android insofern ein bisschen annähern, dass man eben leichter zum Beispiel Android-Apps auf Chrome OS nutzen kann und eventuell auch umgekehrt. Das ist auch sehr, sehr interessant. Und man braucht also keine Angst zu haben, wer jetzt ein Chromebook gekauft hat. Ich weiß nicht, wo das. Ich glaube, das Wall Street Journal hat den Bericht zuerst gebracht und ich weiß nicht, ob das Boshaftigkeit ist, damit die Leute verunsichert werden, gerade ja, weil so viele Softwareprodukte in letzter Zeit eingestellt wurden, wie zum Beispiel der Google Reader und so. Da reagieren die Leute natürlich sehr, sehr empfindlich drauf. Und auch die Schulen vor allem, wenn die jetzt eine Anschaffung tätigen, ja, dann muss das natürlich auch erstmal vor den Verantwortlichen gerechtfertigt werden, warum man jetzt Chrome OS nehmen will. Man hat doch gehört in der Presse, ja, dass das bald nicht mehr geben wird. Also das geht nicht. Ja. Ob da jetzt eine Absicht dahinter steckt, immer wieder diese Gerüchte zu streuen oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber eins haben die sowieso vergessen. Falls das passieren sollte, dann kriegen die Chromebooks ein Update auf das neue System. Fertig. Ja. Aber wie auch immer, Chrome OS bleibt als eigenständiges System bestehen. Google hat also dieser Zusammenschluss, von diesen beiden mal wieder dementiert. Und das Gerücht geht ja auch schon seit Jahren um. Mittlerweile wird es doch echt langweilig. Ich glaube, das nächste Mal erwähne ich es gar nicht mehr. Erst wenn es dann tatsächlich passiert ist. Ja, falls es jemals passieren soll. Ja, Android Wear Watches, die können ja mehr, als man vermuten kann. Ja, zum Beispiel Emulatoren. Ja. Man kann davon ausgehen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Der YouTuber Hacking Jewels zeigt nämlich, wie er Super Mario 64 und The Legend of Zelda Ocarina of Time auf seiner LG G-Watch spielt. Dort hat er nämlich einen Emulator hinportiert, auf dem dann diese N64 Games laufen. Außerdem gibt es da auch noch einen PSP-Emulator, Nintendo DS-Emulator, Game Boy Advanced und Windows 7-Emulator sogar. Nicht schlecht, ja. Und man kann diese ganzen Videos auf seinem Kanal sehen. Ich habe ja auch einen Link noch drin. Ich halte es schon für plausibel, warum die Leistungsdaten von so einer Smartwatch sind weit höher als gebraucht wird, um zum Beispiel einen N64-Emulator zu betreiben. Das sind also schon ziemliche Leistungsunterschiede da. Man glaubt es kaum, aber wenn man sich das vor Augen führt, so eine Smartwatch, so eine gute wie die eben von LG G-Watch, die hat so viel Power drin, dass vor nicht allzu langer Zeit hat man sowas als Desktop auf dem Schreibtisch stehen mit dieser Power. Und deswegen halte ich das auch für plausibel. Und momentan kann man die Emulatoren noch nicht herunterladen. Allerdings wird wohl so ein Release geben, weil dieser Hacking Jules macht das also öfters. Er will aber hier offenbar erst noch ein bisschen dran arbeiten, weil die noch nicht geeignet sind, um jetzt schon hier in der freien Wildbahn aufzutauchen. Da sind mehr oder minder Test-Versionen von diesen Emulatoren, die er hier bisher adaptiert hat. Und ansonsten ist es auch kein Hexenwerk, muss man ganz klar sagen, weil es ja auch Android OS ist. Und für Android OS gibt es ja diese Emulatoren. Wie viel ja, Arbeit das ist, dann diese zu portieren, sicherlich noch einiges, aber trotzdem, denke ich mal, wird sich das noch in Grenzen halten. Oder ist zumindest machbar. Süßigkeiten sind ganz schön teuer. Das hat Activision ja wohl bewiesen. Der hat nämlich den Candy Crush Entwickler King Digital für sage und schreibe 5,9 Milliarden Dollar gekauft. 5,9 Milliarden für ein Handy-Game. Oder für den Entwickler eines Handys. Das sind schon ganz, ganz große Sachen. Unfassbar. Und das ist hier nicht wahr. Du kannst kaum in Worte fassen, ja. Activision Blizzard hat sich das also eine ganze Stange Geld kosten lassen. Und falls der Kauf dann auch durchgeht und nicht nur verhindert wird von irgendeiner Gewerbeaufsicht oder sowas, ja, dann wird das natürlich eine gute Sache sein für Candy Crush, für den Candy Crush Entwickler King, ja, King Digital. Und ja, das ist schon schlecht. Damit wird Activision auch die am meisten profitabelste eigenständige Firma, ja, im diesem Interactive Entertainment Bereich sein. Und auch das ist natürlich dann eine Marke. Auf jeden Fall hat Activision hier die Zukunft hier erkannt. Ja. Interessant. Ich glaube, ich muss mal die Geschichte von Activision in einer von den nächsten, vielleicht von der Rios Wochensicht, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da passt am besten hin. Werde ich mal ein bisschen durchleuchten, weil Activision ist ja eine Firma, die gab es schon beim C64. Da wurden die ja groß mit dem C64. Und da gibt es etliches zu berichten, muss man sagen. Naja. Gut, was haben wir noch? Zum Beispiel Signal Private Messenger. Ja, sicheres Chatten ist jetzt kein Hexenwerk mehr. ja, das ist ein bisschen kompliziert. Signal ist normalerweise ein Messenger, den gab es bisher auf iOS. Ja, kommt von dieser renommierten Firma, die auch Edward Snowden immer wieder empfiehlt, Open Whisper Systems, das sei einer der wenigen sicheren Chat-Dienste, und zwar TextSecure. Gehört da auch dieser Firma, und TextSecure wird jetzt umbenannt in Signal Private Messenger. Und dieser ist jetzt auch zum Download verfügbar und ist auch da dann, es geht also nahtlos über. Also im Prinzip das, was da hinten dran steht, TextSecure heißt jetzt Signal, und ja, damit ist da ist ein sicherer Messenger, der übrigens auch sehr, sehr einfach zu handhaben ist, wieder erhältlich oder erhältlich jetzt für Android. Das ist eine schöne Sache. Es gibt leider ein paar Stimmen, die sagen, dass Nachrichten teilweise sehr, sehr lange brauchen, bis die durchkommen, teilweise über 20 Minuten. Das wäre natürlich nicht akzeptabel. Allerdings, das muss man ausprobieren, ob das nicht vielleicht bei den einzelnen Usern dort liegt. Denn generell habe ich jetzt diese Beschwerden noch nicht gehört, obwohl einige Stimmen eben vorhanden sind. Da muss man mal aufpassen, wie das geht. Ja, das Problem bleibt natürlich, wer nutzt Signal oder TextSecure, wer hat es, wer nicht, das ist immer das Problem. Tja, das haben wir schon oft besprochen. Was soll man machen? Huawei Mate 8, die Benchmarks und Daten, die deuten auf ein Spitzengerät hin. Ja. Denn das Gerät beinhaltet einen Kirin 950 Prozessor und 4 GB RAM, ein 6 Zoll Display wird da ebenfalls verbaut, ja, Octa-Core Prozessor mit 2,2 GHz, ja, und ein ARM Mali T880, das sind natürlich richtige Power Leistungen. Getestet wurde hier die 64 GB Version bei diesem, naja, sagen wir mal, ganz kurzen Überflug, da wird auch demnächst noch, denke ich, einiges herauskommen. Am 26. November will Huawei das Mate 8 oder Mate 8 Flaggschiff dann auch zeigen, und ich glaube, da der hat das Prädikat Flaggschiff doch verdient, weiter zu diesem 6 Zoll Display sind eben auch noch eine 15 Megapixel Kamera vorhanden. Und Front-Facing-Kamera mit 7 Megapixel, also die Selfie-Fans wird's freuen. Diese Sensoren, die da drin sind, das ist vielleicht eine sehr, sehr interessante Sache. Die sind immer in Funktion. Das ermöglicht dieses 950 Kirin Chipset, das von Huawei auch selbst hergestellt wird. Denn da ist ein Teil dabei, quasi nennt sich i5 Co-Prozessor, ja, und diese sind für die Sensoren verantwortlich, und die arbeiten immer im Hintergrund, ja, mit sehr, sehr wenig Stromverbrauch, somit, dass diese Kirin CPU sowohl eine sehr, sehr hohe Leistung bietet, mit, genauer gesagt, 4x ARM 72 Prozessoren mit 2,3 GHz und 4x ARM 53 Prozessoren mit 1,8 GHz, dass sie also optimale Geschwindigkeit haben und auch eine sehr niedrige, einen sehr niedrigen Stromverbrauch haben. Diese Prozessoren, das ist unfassbar, was da wieder mal auf die Beine gestellt wird. Und ich find's ganz gut, dass hier Huawei seine eigenen Sachen macht, weil die dann doch etwas flexibler auf ihre eigene Hardware reagieren können und diese Hardware dann optimal da auch anpassen können. Man darf also sehr gespannt sein, nicht nur über die, letztendlich über die Leistung, die das Mate 8 bringt, sondern auch über den Stromverbrauch. Auf jeden Fall sagt natürlich Huawei, dass es hier goldene Zeiten anbrechen, ja, 40% Steigerung der Performance, ja, gegenüber was, weiß ich nicht, keine Ahnung, und eine Stromersparnis von 60%. Also 40% mehr Leistung, 60% weniger Strom. Wahnsinn. Ja, irre. Ja. Wenn der Marketingabteilung gut läuft, dann würde ich dann sagen, ja, 40% mehr Leistung, 60% weniger Stromverbrauch ist gleich 100% mehr Smartphone. Ja. Irre, das Teil. Aber ich glaube, das macht die Marketingabteilung nicht, das ist blöd. Tja, ein Schock und gleichzeitig eine Hoffnung gibt es übrigens auch von Samsung. Ich habe es schon mal in der Rios Offensicht angesprochen. Und zwar Samsung wird wohl, wenn die Berichte stimmen, aus Korea, die Digitalkamerasparte einstellen. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist unfassbar. Die Leute, die jetzt in der Kameradivision arbeiten, die sollen abgezogen werden und verteilt werden auf die Division für medizinische Geräte und für Smartphones. Und das ist auch gleichzeitig schon wieder eine Hoffnung, die hier geweckt werden kann, denn das könnte bedeuten, dass mehr oder dass bessere Kameras hier in die Smartphone-Geräte eingebaut werden und entwickelt werden, speziell für diese Geräte oder von dieser Gruppe von Leuten. Ich meine, wenn die Spezialisten aus der Kameraabteilung zu den in die Smartphone-Abteilung wechseln, das ist ja schon mal vielversprechend. Ja, ich hoffe, ich mache mir da keine falsche Illusion, aber mal sehen. Ja. Und noch was anderes. Ein Mitarbeiter von Google enthüllt, dass viele USB-C-Kabel gefährlich sind. Ja, nicht nur, dass sie nicht richtig funktionieren, nein, sie können sogar die Geräte beschädigen. Das nicht zu knapp. Teilweise sogar gefährliche Ausmaße kann das annehmen. Das heißt, dass die Geräte auch durch die Überspannung dann richtig anfangen zu schmoren. Ja, ein weniger schlimmes Szenario ist das, was anscheinend dann auch tatsächlich öfters passiert, nämlich dass die Kabel einfach nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und dieser Mitarbeiter bei Google macht auf eigene Faust übrigens jetzt bei Amazon und bei eBay Rezensionen, damit die Leute wissen, welche Kabel denn den Standards, den Spezifikationen entsprechen. Und das ist wirklich erschreckend, wie viele eigentlich nicht geeignete Typ C Kabel momentan im Umlauf sind. Er kam drauf, hier das so weiterzumachen, weil er hat sieben Kabel getestet, ja, und hat von denen nur zwei entdeckt. Von sieben, die sich an die Standards halten, das war zu einem das Belkin-Kabel für 1999 und das iOrange E-Cable für 1499. Und da hat er gesagt, das kann nicht sein und guckt jetzt immer weiter. Also, wie gesagt, die schlimmen oder die möglicherweise gefährlichen Nebenwirkungen von diesen Billigkabeln oder von diesen standardisierten Kabeln sind dann eben zum Beispiel die Überhitzung, sowohl von dem Kabel als auch eben von dem Gerät, das am Typ A wiederum angeschlossen ist. Der kriegt wohl alles ab. Es werden kurzerhand die falschen Stromanschlüsse, die falschen Pins quasi genutzt für diese Type-C-Kabel. Das ist einfach unfassbar, dass sowas passiert. Und deswegen seid vorsichtig, wenn ihr ein USB Type-C Kabel holt, schaut mal, was hier empfohlen wird. Ziemlich übel. Ja. Danke, Benson, Leung, dass hier nachgeguckt wird, bevor man sich sein teures Gerät hier noch kaputt macht. Unfassbar. Joa. Also gut, dann komme ich mal zu der einzigen Community-Meldung diese Woche, und zwar Google will eigene Prozessoren bauen. Das schreibt der Christian, und dafür wird jetzt schon alles auf den Weg gebracht. Was ich natürlich gut verstehen kann, dass Google die eigenen Prozessoren auch bauen will. Ich habe eben schon mal erwähnt, dass es für Huawei schon ganz gut ist, wenn es auch ein bisschen Geld kostet, hier die Prozessoren quasi ihr eigenes Chipset zumindest mal zu entwerfen. Ja. Was Google damit meint mit Prozessoren, ob das jetzt auch Chipsätze sind oder eben tatsächlich komplett neue Prozessoren. Ja, das kann ich natürlich so auch nicht sagen, aber es wäre schon gut, wenn eben Google da ein bisschen unabhängiger wäre und vielleicht auch selbst mal Prozessoren rausbringen kann, die dann entsprechend auch sicherheitstechnisch von Google quasi gewartet werden können, ohne dass dann hier das über die Hersteller gehen muss. Also ein bisschen Unabhängigkeit wäre da für Android schon deutlich mehr vorhanden, als es momentan ist, ja. Also danke, Christian, für den Beitrag. Und ich habe jetzt schon mal, was hab ich schon mal? Ich habe jetzt auch eine App der Woche. Ja. Fortuna Magis Trial, ja. Ich habe schon mal angekündigt. Das war in letzter Woche in dem Humble Bundle drin. Ja. Das ist ein RPG im ja Anime-Stil, möchte ich sagen. Und das ist äußerst gut gelungen, meiner Meinung nach. Am Anfang kommt es wirklich ganz, ganz einfach an. Ja, das heißt also, man denkt jetzt, okay, das wird also eine Story, die man da durchspielt und fertig. Aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass da einige Leute sagen, das wäre an einigen Stellen zu leicht, weil schon nach kurzer Zeit, ja, könnt ihr erstmal noch ein paar Stunden rumlaufen und man nennt es ja Farmen, ja, also Gegner vernichten, damit ihr euch auflevelt. Sonst kommt ihr schon an den Wildschweinen nicht vorbei. Ja. Also, okay, gut. Ich habe hier mal beide Versionen verlinkt. Es gibt einmal eine kostenlose Trial-Version, also eine Test-Version, ja, damit ihr euch das mal so angucken könnt, ob es das überhaupt ist für euch, weil die Grafik an sich ist sehr, sehr schön. Ja, die Charaktere und so weiter, ganz tolle Charakterengrafik, auch das Verhalten der Charaktere ist äußerst schön. Die reine Spielgrafik allerdings ist dann eben dieses typische ja, 16-Bit ja, Ur-Zelda, sag ich mal, System, ja, wo ja also auf minimalst Grafik Map rumläuft und dann halt irgendwann in Kämpfe verwickelt wird und dann eben, ja, gegen die verschiedenen Gegner angehen müsst. Aber wenn einem das so nichts ausmacht, also wenn ihr Hardcore-RPG-Fans seid, dann ist das sicherlich wunderbar. Ansonsten muss man da einfach mal gucken. Wie gesagt, die Charakterdarstellung ist super und die Story ist eigentlich soweit auch. Am Anfang denkt man, oh je, was ist denn das für ein flaches Teil? Aber nein, das kommt noch. Das wird dann im Laufe des Spieles immer verwobener und interessanter. Ja, auch wenn das jetzt kein episch langes Spiel ist, ja, kann man schon in ja, 10 Stunden schon durchmachen, ja, denke ich mal, wenn man sich Zeit lässt. Aber dennoch sehr, sehr gut gemacht. Also wie gesagt, ich habe einen Trial verlinkt und auch die Vollversion. In der Vollversion kostet das momentan 3,99 $. Also wenn ihr das haben wollt, wartet nicht zu lange, weil das könnte sein, dass es wieder teurer wird. Ich sehe auch, es kostet auch 3,99 €. Okay. Und ja, ursprünglich waren es 7,99 €. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann schaut es euch schnell an und guckt mal, ob es das was für euch ist in der Trial-Version und dann schlägt zu in der Vollversion. Jo, das war's dann für heute vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Uncast bei Google Plus oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Uncast Community. Das ist die Anlaufstelle. Und die ganzen Links und Informationen zu der Sendung heute findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja? Thenetcasts.com. Sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch